weiß genau, was du hier suchst. Doch glaube mir, sie ist ausgebucht. Es hat keinen Sinn, darüber nachzudenken, das Ganze positiv hinzulenken. Das Interesse ist in keiner Weise. Auf ihrer Seite sei lieber leise. Du bist nicht wirklich, sondern die Schlaue, denn du bekommst keine Frau für dich. Nur für dich. Ja, nur für dich. Was machst du falsch? Da bekommt man so einen Hals. Ich kenne das Thema ganz genau. Mir geht's genauso mit jeder Frau. Wir sind einfach am Schweine und werden ewig Single bleiben. Ich bin auch nicht wirklich sonnig schlau, denn ich bekomm keine Frau für mich. Nur für mich. Ja, nur für mich. Nur für mich. Wir armen Schweine!